jeden Tag. Meine Zunge klebt am Gaumen, meine Lunge ist am Fetzen. Und die Reste aus dem Traum, den ich hatte, die Latte, die Ratten unterm Bett verraten, dass es weint, die Schatten weichen weg. Ich brösel mir mein Haschisch, ich rauch es in der Bon, um für kurze Zeit das Feeling von Freiheit zu bekommen. Ich schreibe einen Song, ich find, er ist scheiße. Ich bleib im Arsch allein, ihr macht Rap-Musik für Reiche. Warum juckt meine Haut, warum schaust ihr mich an? Grimm 104, ich bin laut, ich bin krank. Ich bin drauf, ich bin dran und habe Angst davor, alleine zu sein, also geb ich mich akkor. Ich hab Stimmen im Ohr, Zweifel im Bauch. Wenn du drauf bist wie ich, verzweifelst du auch. Wir bewegen uns im Rauch, im Dschungel unserer Städte. Meine Lungen ist gefüllt, meine Kehle voller Nähte. Keine Knete, kein Konsum, ich lebe wie ein Buddhist. Das Schlimme ist nur, dass es nicht selbst auferlegt ist. Die Gardine dort bewegt sich, rote Augen starren. Ich glaube, ich werd verfolgt, seh nur Totenwagen fahren. In der Schule ist es warm, 37 Grad. Sie garnieren uns mit Fragen und kochen uns zart. Ich starr aus dem Fenster, schwarze Agenten sorgen dafür, dass wir unsere Zeit verschwenden. Wir lieben unsere Popstars, wir feiern das Fernsehen. Doch werden nur die Opfer von dem, was wir gern sehen. Man kann keine Sterne sehen, Nächte bleiben finster in den Städten. Herrscht Chaos in den Herzen, herrscht Winter. Geisterstadt, Geistermenschen, Geisterkind, Geisterdenken, Geister lenken, Geister hören uns. Wir kennen diese Geister, denn sie gehören uns. Geisterkind, Geistermenschen, Geister beten, Geister lenken. Ein Geisterwolf auf Geisterwiesen. Wir vergessen bald, wie die Geister hießen. Ich schlafe ein jede Nacht, meine Träume verwirren mich. Tausend Insekten singen und operieren mich. Bezieht sich das wirklich auf mein wirkliches Leben? Oder kann ich den Bezug einfach bloß nicht verstehen? Ich verdrehe meinen Körper aus dem Bronchenschweiß. Ich will den Sinn verstehen und zwar um jeden Preis. Mir ist heiß, komatös, ich döse vor mich hin. Von Winkelängen unten, deshalb nennen sie mich Grimm. Und 104 Fragen habe ich, die auf mich lauern wie ein Habicht. Hab nicht zu viel versprochen, meine Knochen gebrochen. Nur mein Kopf rauscht quer, rottende Rochen, Kakerlaken krochen über den Boden. Man fand die Kinderficker mit zerbrochenen Hoden, sich glättende Wogen, mein Fuß trifft die Pfütze. Ich kenne keine Comedy, ich kenne keine Witze. Gib mir die Spritze, was ist da drin? Hä? Kein Heroin, das macht keinen Sinn. Ich fülle sie mit deinem starken Nervengift, das mich vor Trauer schützt, wenn sie die Nerven trifft. Jo, nervt es dich, nervt dich die Angst. Ich bin Rapper mit dem Weltbild eines Punks. Mir ist alles egal, denn wir haben keine Zukunft. Grimm, Tanz, Pogo, bisschen Geister, Blutbums. Geisterstadt, Geistermenschen, Geister beten, Geister denken, Geister lenken, Geister hören uns. Wir kennen diese Geister, denn sie gehören uns. Geisterkind, Geister beten, Geister hören uns, Geister reden. Ein Geisterwolf auf Geisterwiesen. Wir vergessen bald, wie die Geister hießen.